Es ist 22 Uhr. Radio Neandertal, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Susanne Lötsch, guten Abend. Das Wetter in der Nacht, viele Schauer, bis 4 Grad. USA fordern weiter Snowdens Auslieferung. Ein Toter bei Schießerei am Flughafen von Los Angeles. Die USA haben ihre Haltung zum Ex-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden nicht geändert. Die Regierung besteht darauf, Snowden auszuliefern. Er soll unerlaubt geheime Informationen weitergegeben haben. Dafür müsse er sich in den USA verantworten, heißt es von der US-Regierung. Snowden hatte sich gestern in Moskau mit dem grünen Politiker Ströbele getroffen. Der erklärte heute in Berlin, Snowden wäre bereit, Deutschland bei der Aufklärung der Späh-Affäre zu helfen. Das überraschende Treffen Ströbeles mit Snowden bringt wieder Bewegung in die NSA-Affäre. Snowden wäre bereit, in Deutschland auszusagen, sagte Ströbele vor der versammelten Presse hier in Berlin. Aber nur mit klaren Sicherheitsgarantien, sprich keine Auslieferung an die USA. Die Bundesregierung zeigte sich zwar interessiert, muss aber auch den Ärger der Amerikaner einkalkulieren. Und sollte Snowden Asyl in Deutschland beantragen, könnte es rechtlich kompliziert werden. Gedacht wird deshalb auch an eine Vernehmung Snowdens in Moskau. Dass der sich darauf einlässt, ist im Moment aber wenig wahrscheinlich. Thomas Brock, Hauptstadtstudio Berlin. Bei einer Schießerei am Flughafen von Los Angeles ist ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Flugsicherheitsbehörde TSA handelt es sich um einen ihrer Mitarbeiter. Die Flughafenleitung spricht zurzeit von 7 Verletzten. Der Schütze hatte in einem der Terminals um sich geschossen, sagte der Polizeichef von Los Angeles. 9:20 this morning. An individual came into Terminal 3. Heute Morgen um 9.20 Uhr kam ein Unbekannter in Terminal 3 des Flughafens. Er holte ein Gewehr aus der Tasche und eröffnete das Feuer. Er ging dann weiter in den Sicherheitsbereich und schoss weiter um sich und ging danach durch die Sicherheitsschleuse zurück in den Flughafen. Die Polizei konnte den Schützen festnehmen. Auch er wurde angeschossen und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Schießerei hatte Panik am Flughafen von Los Angeles ausgelöst. Der Flugverkehr war zeitweise lahmgelegt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der neue Berliner Flughafen auch nach seiner Eröffnung noch Verluste machen wird. Verkehrsstaatssekretär Bomber sagte in Berlin, er gehe davon aus, dass der Flughafen erst ab 2020 in die Gewinnzone kommen werde. Wann die Baumängel endgültig behoben sein werden und der Flughafen in Betrieb genommen wird, ist immer noch unklar, auch wie viel er am Ende tatsächlich kosten wird. Noch einmal 1,1 Milliarden mehr sollen es jetzt laut Bild-Zeitung sein. Insgesamt wäre man dann bei deutlich mehr als 5 Milliarden. Reine Spekulation, sagt der Verkehrsstaatssekretär Rainer Bomber dazu. Experten halten die Summe aber für realistisch, denn eigentlich sollte der Flughafen jetzt schon eröffnet sein. Wegen Problemen mit dem Brandschutz platzte der Termin aber im Voraus. Pro Monat Verzögerung entstehen nun neue Kosten. Einen neuen Eröffnungstermin wollen die Planer spätestens Anfang nächsten Jahres nennen. Christina Wienand, Hauptstadtstudio Berlin. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf am Abend auswärts die nächste Niederlage kassiert. Gegen den VfR Aalen stand es am Ende 0:1. Der VfL Bochum dagegen hat auswärts einen Sieg geholt, gegen Energie Cottbus 1:0 auch hier das Ergebnis. Der SC Paderborn und der FC Ingolstadt trennten sich unentschieden 1:1. In der Bundesliga läuft gerade das Freitagabendspiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Da steht es eine Viertelstunde vor Schluss 5:1. Und soweit die Meldungen mit Susanne Lötsch. Das Wetter. In der Nacht bewölkt und viele Schauer. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad. Auch zum Start in den Samstag viele Wolken und Regen. Am Nachmittag dann langsam besser, trocken und die Wolken lockern auch mal auf. Dazu bis maximal 14 Grad. NRW Verkehr. Eine Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A2 Dortmund-Hannover. Zwischen Veltheim und Bad Eisen liegen Reifenteile auf der mittleren Spur. Allen unterwegs, gute und sichere Fahrt. Radio Neandertal am Feiertag. Ja, Dortmund gegen Stuttgart 5:1. Wir haben das Spiel natürlich weiterhin im Blick hier heute Abend. Mein Name ist Patrick Rickert. Das hier ist die Sporties und Applaus, Applaus. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf.

90er im Radio. In Form von Human League und Don't You Want Me. Schönen guten Abend. Gleich gibt es neue Musik von drei Schwestern. Die kommen aus Los Angeles. Die drei zusammen haben eine Band gegründet. Die heißt Heim. Und daraus hören wir gleich, aus dem aktuellen, aus dem Debütalbum Days Are Gone, hören wir gleich The Wire. Das ist neu hier bei uns im besten Mix. Vorher gibt's Tayo Cruz und Dynamite. Schönen Abend, wünscht Patrick Rickert. Gleich 12 nach 10. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor, cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the phone came here to do, do, do, do. Yep, yep, cause it goes on and on and on. came naturally. And I gave it up away just so I could say that, well, I know that you're gonna be okay anyway. When I try to keep myself together after all the opportunities, I try to stay true to you and I try to do what you wanted from me. And I give it up away just to hear you say that, well, I know that you're gonna be okay anyway. Das Radio an. Besser in den Tag mit dem besten Mix. Der Vormittag. Gut gelaunt auf der Arbeit. Entspannt in den Feierabend mit dem besten Mix. Radio Neandertal. Mit uns kommen Sie besser durch den Tag. Und jetzt mehr davon. Don't be gotten, son, it breaks the mold. Get a look at Malapit on me. Style has never seen that makes you wanna grab and hold and squeeze real tight. Who's gonna be the one to save you from yourself? When you wanna take a bite, please, oh baby, please, you beg, you want, you say, you got to get some. Caught up in the charm that I laid on thinking. Now there's nowhere to run, just another fish to fit the worm on a hook on my line. Yeah, I keep many females longing for a chance to win my heart with S-E-X and plenty.

Make up. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Mind. I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours. 'Cause I keep coming back again for more. Ooh, oh. Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, oh. I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Da ist wirklich eine Bude nach der anderen gefallen. Radio Neandertal. Bundesliga. Wahnsinn. Der neue Spieltag ist losgegangen mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Insgesamt gab es 7 Tore. 6 davon für den BVB. Das allererste Tor, das hat Stuttgart gemacht. Und danach hat der BVB wirklich ein Tor nach dem anderen reingehauen. Und Stuttgart stand dumm da. Also der BVB gewinnt zu Hause 6-1. Damit sind die Dortmunder Tabellenführer zumindest für 19 Stunden. Radio Neandertal. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Like the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. what, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. I didn't know I was der Sommerhit aus diesem Jahr. Avicii, Wake Me Up. Und weil der sich so gut verkauft hat, könnte es auch der Hit des Jahres werden. Es gibt allerdings zwei Konkurrenten, Bloodlines, Robin Thicke oder auch Britney Bitch. Im Januar ist dann letztendlich erst klar, wer sich Hit des Jahres nennen darf. Jetzt Sprung in die 80er zu Roxette. Dieser Song hat es noch so eben in die 80er geschafft. 89 rausgekommen. The Look. Kult-Hits und das Beste von heute. Von heute. Radio Neandertal. Der beste Mix. Mein Name ist Patrick Rickert. Guten Abend. Never was a cooler, tasted like a rainbow. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Things we lost in the fire. Radio Neandertal. Der beste Mix. Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that my heart sits before us, shattered into ash. These are the things we lost in the fire, fire, fire.

Kulthits und das Beste von heute. Der beste Mix. Kulthits und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Und das Beste von heute. Radio Neandertal. Der beste Mix. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Es ist 23 Uhr. Radio Neandertal, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Wurm, guten Abend. Das Wetter in der Nacht regnerisch um 8 Grad. Die Reaktionen auf das Treffen mit Snowden in Moskau. Borussia Dortmund fertigt Stuttgart mit 6:1 ab. Jetzt liegt in der NSA-Affäre der Ball im Spielfeld der Bundeskanzlerin. Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden ist unter bestimmten Bedingungen bereit, nach Deutschland zu kommen und seine Informationen offenzulegen. Das sagte der Grünen-Politiker Ströbele heute in Berlin. Er hatte Snowden gestern in Moskau getroffen und 3 Stunden mit ihm gesprochen. Eins hat Hans-Christian Ströbele mit seinem Snowden-Coup erreicht. Immer mehr Politiker aller Parteien fordern, Snowden in Deutschland aufzunehmen und ihn vor dem amerikanischen Zugriff zu schützen. Selbst Innenminister Friedrich lehnt zumindest einen Kontakt zu Snowden nicht mehr ab. Auf der anderen Seite stehen die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Aus den aktuellen Verstimmungen könnte so schnell eine Eiszeit werden. Ströbele sagt, Snowden habe mit seinen Enthüllungen so viel Gutes getan, dass Staaten von einer Strafverfolgung absehen könnten und sollten. Uli Reit Hauptstadtstudio Berlin. Nach den Enthüllungen über die Spionageaktion des US-Geheimdienstes NSA fordern große Internetfirmen in den USA jetzt Konsequenzen. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo und AOL haben einen Brief an Kongressabgeordnete geschrieben und fordern eine Reform des NSA. Es seien Verbesserungen zum Schutz der Privatsphäre nötig, heißt es darin. Die Washington Post hatte den Brief veröffentlicht. Die Zeitung hatte zuletzt berichtet, die NSA habe Datenleitungen von Google und Yahoo angezapft und Millionen Nutzerdaten abgegriffen. Bei einer Schießerei am Flughafen von Los Angeles ist ein Sicherheitsbeamter ums Leben gekommen. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Schütze wurde in Gewahrsam genommen. Laut Augenzeugen war der Schütze zumindest so ähnlich gekleidet wie die Mitarbeiter der Flughafensicherheitsbehörde TSA. Er feuerte mindestens zwei Waffen ab, erst ein Gewehr, dann eine Pistole. Reisende warfen sich auf den Boden, suchten Schutz hinter Gepäck oder rannten weg. Der Mann soll bis zu 20 Schüsse abgegeben haben, bevor die Sicherheitskräfte reagieren konnten. Der Flughafen bleibt fürs Erste weiträumig abgesperrt, auch wenn der Flugbetrieb eingeschränkt weitergeht. Der LA International Airport fertigt täglich über 163.000 Passagiere ab. Sören Gies, Los Angeles. Borussia Dortmund hat zum Start ins Bundesliga-Wochenende wieder ein Feuerwerk gezündet und den VfB Stuttgart demontiert. Dortmund gewann 6:1, drei Tore gehen allein aufs Konto von Robert Lewandowski. Der Start ins Spiel verlief aber etwas holprig, das musste auch Trainer Jürgen Klopp bei Sky zugeben. Wir haben, ich finde, richtig gut angefangen, fußballerisch mit so ein bisschen die letzte Konsequenz vermissen lassen. Dann kriegst du das 0:1 nach einer Standardsituation, welche Überraschung, und dann ist das Ding ins Rollen gekommen. Wir haben allerdings in der ersten Halbzeit immer mal wieder so Konzentrationslücken gehabt, so kleinere. Wo man kurz nicht aufgepasst, weil es gab gar keinen Grund, dass Stuttgart hier heute gefährlich wird, um ehrlich zu sein. Es lag, wenn, dann daran, dass wir mal kurz so den Schalter auf Pause gelegt hatten. Und das war zweite Halbzeit nicht mehr der Fall. Und deswegen haben wir das dann noch relativ deutlich gestaltet. Dortmund ist damit erst einmal Tabellenführer. Schon morgen können die Bayern aber in Hoffenheim nachziehen und die Tabellenspitze verteidigen. Börse aktuell. Nach zwei Verlusttagen haben die Leitwerte an der Börse in New York wieder zugelegt. Der Dow Jones gewann 0,5% auf 15.616 Punkte. Der Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert bei 3.380 Zählern. Ein Euro kostet aktuell $1,3520. Und soweit die Meldungen mit Michael Bohm. Das Wetter. Die Nacht bringt viel Regen bei Werten um 8 Grad. Morgen gibt es dann dichte Wolken und viel Regen und Schauer bei Werten bis 14 Grad. Am Nachmittag wird es trockener und die Wolken lockern auch mal auf. Auch Sonntag wird es dann sehr wechselhaft mit Schauern, Regen und einzelnen Gewittern bis 12 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A42 Dortmund-Kamp-Lindfort zwischen Gelsenkirchen-Zentrum und Gelsenkirchen-Hessler. In beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Straße. Dasselbe auf der A42 Dortmund-Kamp-Lindfort zwischen Essen-Altenessen und Kreuz-Essen-Nord. Auch in beiden Richtungen Tiere auf der Fahrbahn. Radio Neandertal am Feiertag. Mit Patrick Rickard, guten Abend. Wir können die nächste Ausfahrt nehmen oder noch weiterfahren. Ja, ich weiß, es ist schon spät. Komm, wir tausend Kilometer bis zum Meer. gefällt's nicht jedem hier. Dabei sind's nur 1000 Kilometer bis zum Meer, bis zum Meer, bis zum Meer. Nur 1000 Kilometer bis zum Meer, bis zum Meer, bis zum Meer. Da schauen wir den Wellen hinterher, hinterher, hinterher. Nur 1000 Kilometer bis zum Meer. Wenn ich jetzt all die neu bei uns, Miley Cyrus, Wrecking Ball. Radio Neandertal, der beste Mix. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Want you. I came in like a wrecking ball. Wrecking Ball, neu bei uns. Radio Neandertal. Von Miley Cyrus, das Video zum Song, das ist ja auch weitestgehend textilfrei. Da schlägt sie mal einen Vorschlaghammer ab, hat dabei auch nur irgendwie so nippeldominierende Feinrippwäsche an. Dann reitet sie noch auf einer Abrissbirne, guck an, nackt bis auf die Stiefel. Aber das kennen wir ja von ihr. Sie trägt ja auch gerne mal einfach nur enge Dessous aus hautfarbener Frischhaltefolie, weil es ihr gefällt. Das nicht nur an Halloween. Er hier ist immer sehr normal gekleidet, trotzdem überhaupt nicht langweilig. DJ Calvin Harris, jetzt im besten Mix und I need your love. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, opposition to cause of my suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Und das Radio an. Gut gelaunt in den Tag mit dem besten Mix. Der Vormittag entspannt auf der Arbeit. Genießen Sie den Feierabend mit dem besten Mix. Neandertal. Mit uns kommen Sie besser durch den Tag. Und jetzt mehr davon. Oh Lord, won't you rain on me tonight? Oh Lord, please don't pass me. Don't stop, don't stop when the red lights flash. Oh, ride, free ride, won't you take. Just can't. Hours and hours like the dark. You right. Hiding it away. Come on, come on. Over My Shoulder. Gleich gibt's Katy Perry und Last Friday Night. 11:30 durch. Guten Abend. NRW Verkehr. Keine Staus im Moment, aber A3 Oberhausen Richtung Arnheim. Zwischen Rees und Emmerich, da liegen Gegenstände auf der Autobahn. Oh, Das Beste von heute. Sunrise Avenue. Lifesaver. Radio Neandertal. Der beste Mix. Fighting too hard to win. Back on the ground again. I feel like giving in. But you're my second wind. Don't you ever tire facing all my fires. I don't need no one but you right now. So I say, oh my friend, your heart. Sunrise Avenue und Lifesaver. Neu bei uns und es ist auch neu auf dem Album drauf, Unholy Ground. Das ist gerade erst rausgekommen und ist schon auf Platz 3 der Albumcharts. Wir wissen, mit Fairy Tale Gone Bad ging es damals los. Mit Sunrise Avenue. Damals, ach, die haben 100 Absagen von Plattenfirmen bekommen. Keiner wollte sie haben. Dann hat irgendwann ein Fan sein Haus verkauft, um der Band eben das erste Album zu ermöglichen. Und jetzt erscheint mit Unholy Ground schon das vierte Studioalbum. Jetzt können Sunrise Avenue ihrem Fan auf jeden Fall nicht nur ein Haus, sondern direkt eine Villa wahrscheinlich als Wiedergutmachung schenken. Das sollte doch mindestens drin sein. Schönen guten Abend, Genesis jetzt und Invisible Touch. Ich bin Patrick Rickert. 20 Minuten noch, dann ist Mitternacht. We'll be right back. Hits und das Beste von heute. Radio Neandertal. Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat nicht betrogen. Whatever. Wir beide packen das, ich hab dich, du hast mich. Und hat irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst? War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin nicht frei, frei, und steh wieder auf, ich bin allein. Und schrei, es geht wieder raus, spring in die Night, fly. Und geh wieder raus und Zeitlupe in den Club. Es hat ewig gebraucht, doch es ist Samstagnacht. Ich werd langsam wach und bezahl die erste Runde mit einem Handschlag. Pass, was geht ab? Crow, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind, Schubsen oder Beine stellen. Oder hin und wieder bisschen faul auf der Couch. Nein, ich komme doch nicht heim. Denn wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Yeah. Bye, bye. Was geht? Bin hier und leb, doch geh demnächst zu dir, okay? Und falls irgendjemand schon weiß, was heute Abend geht, dann bitte, bitte gib mir Bescheid, denn ich bin irgendwie im Modus, deshalb will ich nicht heim. Probleme löse ich locker mit nem willigen Wein. Gib mir noch einen Schluck, noch einen Schluck, noch einen Schluck, noch einen Schluck, noch einen Schluck, ja, yep. Ich bin dabei, dabei, da, also gib, gib, gib, gib, gib mir ein Break. So nicht kipp, kipp, kipp, kipp, kipp, bis auf weg. Seine Gang, paar Kills, mit Klick auf der Cap, haben den Whisky gecrappt und verpissen sich jetzt. Patrick Rickert hier, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich habe noch die Rembrandts für Sie. I'll be there for you. Kultet hier bei uns. 10 Minuten noch, dann ist es Mitternacht. Schönes, langes Wochenende wünsche ich. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day. Even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll Beste von heute. Der beste Mix. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Sie hören das Rahmenprogramm der Radio NRW GmbH in Oberhausen für den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Verantwortlich im Sinne des Landesmediengesetzes ist Dr. Udo Becker. Kulthits und das Beste von heute. Radio Neandertal. Der beste Mix. I wanna stand up and take a bow. Sit down and work it out. I'm the last person in this world. Wants to see you hurt. Is this the interval or the end? If we don't talk, we can't reconcile what we really need, what we know is right. I can't stand the silence. I can't stand the silence. Es ist 0 Uhr.